Erster ein Lied von David für den Musikleiter. Zweiter Gott, bitte höre mich. Ich habe Angst vor Feinden. Dritter schütze mich vor bösen Menschen. Sie planen schlechte Dinge. Vierter ihre Worte sind wie scharfe Messer. Sie sagen Böses. Fünfter sie wollen gute Menschen heimlich angreifen. Sechster sie greifen plötzlich an. Sie haben keine Angst. Siebter sie bauen Fallen. Sie denken, niemand sieht uns. Achter sie machen böse Pläne. Ihre Herzen sind dunkel. Neunter Gott schießt mit einem Pfeil auf sie. Sie sind verletzt. Zehnter ihre eigenen Worte schaden ihnen. Alle Leute sehen das. Elfte. Alle Menschen loben Gott. Sie sehen seine Taten. Gute Menschen freuen sich.